willkommen zu dem Podcast Kopf und Herz und herzlich willkommen meinen Zuhörerinnen und Zuhörern aus Berlin, Dresden, Hamburg, Frankfurt, München, Düsseldorf, Mannheim, Bremen, Köln, Hannover, Duisburg, Bochum, Braunschweig, Einsiedlerhof, Freiburg, Osnabrück, Bielefeld, Dortmund, Erfurt, Siegen, Wiesbaden, Gießen, Flensburg, Worms, Kassel, Weinsberg, Ulm, Mainz, Ludwigshafen, Bendorf, Lauf, Bremerhaven, Kiel, Teltow, Bovenden, Erkrad, Minden, Essen, Lingen, Karlsruhe, Würzburg, Neufahrland, Bad Sassendorf, Penningen, Kronhagen, Überlingen, Chemnitz, Nuremberg, Nordheim, Bayreuth, Darmstadt, Oldenburg, Geislingen und Gibelsberg. Herzlich willkommen. Unglaublich, ne? Woher ich jetzt inzwischen alles Zuhörer her habe. Und noch viel besser ist, dass ich inzwischen auch 8 Länder dabei habe. Da wären Germany, Switzerland, Austria, Sweden, United States, Netherlands, Russia, Spain und Georgia. Wie spricht man das aus? Das hätte ich eigentlich wissen müssen inzwischen. Prima, ne? Unglaublich. Deswegen seid mir einfach alle herzlich willkommen. Und leider habe ich heute eher ein kommunalpolitisches Thema für euch. Und zwar geht es um die Berliner Bürgerentscheide, aber dann auch groß gefasst um Volksentscheide im Allgemeinen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und alles hat angefangen im Internet, wo auch sonst. Ja, ich google mich hier gerade eben so durchs Internet und bin auf der Seite Mehr Demokratie in Berlin-Brandenburg gelandet und dachte mir, ja, gute Sache, mehr Demokratie in Berlin und Brandenburg, das finde ich super. Und habe mir dann angeguckt, ja, was gab es jetzt eigentlich für Bürgerentscheide schon? Also das ist eine Organisation, die sich für die Bürgerentscheide einsetzt und für bundesweite Volksentscheide auch. Und ich wurde da auch von einem kurzen angequatscht vor der Bibliothek, der mir meinte, ja, ich soll hier unterschreiben, von wegen, und ich dachte, ja, schon recht. Habe dann aber auch nicht unterschrieben. Und jetzt lese ich hier gerade eben diese Liste durch und habe dann doch ein bisschen die Luft angehalten, was ich da so lese. Also es gibt hier also unterschiedliche Bürgerentscheide, die sind ja alle aufgelistet. Zurzeit gibt es 24 Bürgerbegehren in Berlin und da geht es zum Beispiel um keinen Wasserski auf dem Elzensee, so hübsche Sachen. Und dann ist es der Bezirk Bad Zahn-Hellersdorf. Der Initiator ist die FDP-Fraktion und dann gibt es so schöne Bürgerbegehren wie Bürgerbegehren Ringkolonnade, Ziel Verhinderung des Abrisses und Sanierung der Ringkolonnaden, dann für kostenloses Schul- und Kita-Essen Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Initiator die Grauen, Graue Panther, dann natürlich auch das Bürgerbegehren Mediaspray versenken, das kennt ihr vielleicht, das ist auch ein bisschen bundesweit in den Medien gewesen. Also da geht es um diese ganze Bebauung der Spree durch irgendwelche Bürokomplexe, Medienunternehmen, also halt auch diese O2-World und sowas. Ja, das dachte ich mir, interessant. Und dann lese ich hier, wenn er mal weiter runter scrollt, komme ich dann plötzlich gegen Moscheebau in Heinersdorf 2. Also das ist schon der zweite Anlauf wohl, dann das ist der Bezirk Pankow, Initiator, Interessensgemeinschaft Pankow, Heinersdorfer Bürger. Und dann scrolle ich noch ein bisschen weiter runter. Da habe ich mir schon gedacht, das ist ja jetzt nicht so der schönste Bürgerentscheid. Und dann lese ich hier, gegen den Bau einer homosexuellen Oberschule. Das Ziel des Bürgerentscheides, den Bau einer freien Schule für homosexuelle Schüler im Bezirk Marzahn-Hellersdorf verhindern, Initiator NPD-Fraktion. Dann kann man so weiter scrollen, dann kommt man wieder zu erfreulicheren Sachen. Initiative gegen Ausweitung des Parkraums, der Parkraumbewirtschaftung. Lalalala. Naja, und ihr könnt euch jedenfalls denken, wo ich so ein bisschen ins Stocken geraten bin und dachte, oh mein Gott, das war natürlich zum einen bei dieser Moschee-Geschichte und zum anderen natürlich bei dieser tollen Initiative der NPD, eine Schule für homosexuelle Kinder, wie es das ja auch in New York gibt zum Beispiel, zu verhindern. Ja, und da dachte ich mir, aha, darüber mache ich jetzt mal einen Podcast. Und das mache ich hiermit. Und eigentlich fängt der Podcast jetzt erst an, weil ich habe mich ein bisschen veralbert. Es gibt dieses Bürgerbegehren zu dem Moscheebau. Und es gibt natürlich keinen Bürger, das heißt natürlich, es gibt kein Bürgerbegehren gegen den Bau einer freien Schule für homosexuelle Kinder, weil es sowas, glaube ich, gar nicht gibt. Jedenfalls gibt es deswegen auch kein Bürgerbegehren dazu. Aber ich habe mir doch gedacht, wie viel Minderheitsrechtsbewusstsein hat mein Nachbar und traue ich ihm das wirklich zu entscheiden? Und dann muss ich sagen, als wir uns eine Wohnung gesucht haben, da war uns ziemlich klar, wir haben abgezählt, wir können genau in vielleicht 11 Straßenzüge in ganz Berlin ziehen. Bei den anderen Straßenzügen wird es dann problematisch. Also da, wo wir uns wohlfühlen, wo wir denken, ja, das sind alles tolerante Lebens. Jedenfalls, das ist alles kein Problem mit unserer Nachbarschaft dann. Wir fühlen uns da auch wohl. Aber ich wäre natürlich nie auf die Idee gekommen, nach Marzahn-Hellersdorf zu ziehen. Und wenn ich mir dann überlege, dass dort dann meine Nachbarn darüber abstimmen sollten, zum Beispiel, ob irgendwie eine AIDS-Station irgendwo gebaut werden soll, darf oder nicht, dann bin ich mir da nicht so sicher, was ich von diesen Bürgerentscheiden halten soll. Und vor allen Dingen für mich die Frage, wie viel Toleranz und wie viel traue ich denn dem Volke zu? Und da dachte ich mir, ich traue dem eigentlich nicht so viel zu. Und habe dann gegoogelt, ja, auch wieder gegoogelt, das ist heute ein bisschen ein Google-Podcast, und habe jedenfalls gegoogelt, was gibt es denn für Bürgerentscheide zu dem Thema Homosexualität? Und es gab eben einen Volksentscheid in Zürich, der hat mich wieder ganz munter gestimmt, weil dort wurde von den Zürichern im Jahr 2002 eben die Absicherung gleichgeschlechtlicher Paare auch in Österreich, also dieser Absicherung gleichgeschlechtlicher Paare auch in Österreich zugestimmt. Und da kann man lesen, das äußerst erfreuliche Ergebnis der Züricher Volksabstimmung zum Partnerschaftsgesetz zeigte eines, die Bevölkerung ist überall in Europa längst auf unserer Seite und viel vernünftiger als die konservativen Politiker. Freut sich am Morgen der Günther, also freut sich da irgendjemand, über das klare Votum zum Gesetz der Registrierung gleichgeschlechtlicher Paare. Das Partnerschaftsgesetz wurde von den Stimmberechtigten im Kanton Zürich überraschend deutlich mit 239.000 Ja-Stimmen zu 142.356 Nein-Stimmen, also mit 62,7% Zustimmung angenommen. Da dachte ich mir, was bin ich für ein negativer Mensch? Was habe ich Angst vor den Vorurteilen und Stereotypen meines Nachbarns? Der ist doch eigentlich viel toleranter, als ich so annehme, und habe mich schon ganz schlecht gefühlt. Dann lese ich aber gleichzeitig, und dann etwas aktueller, und man weiß ja auch, dass so ein bisschen schwankend das ist, wie was für eine Meinung so die Bevölkerung über Homosexuelle hat und dass das zurzeit eher nach unten zeigt. Und dann lese ich eben auch leider jetzt, das ist eine Meldung vom 17. Juli 2008, Gericht erlaubt Volksentscheid über Homo-Ehe. Da dachte ich mir, ja, super, nochmal irgendwo pro Homo-Ehe, aber nein. Das oberste Gericht in Kalifornien hat einen Volksentscheid über ein Verbot von gleichgeschlechtlichen Eheschließungen in dem US-Bundesstaat zugelassen. Damit steht die Homo-Ehe, die dasselbe Gericht vor genau 2 Monaten erst erlaubt hat, schon wieder auf der Kippe. Und die Abstimmung ist am 4. November, parallel eben zur Präsidentschaftswahlabstimmung. Also Gegner der homosexuellen Ehe sammelten danach jedoch ausreichend, also nachdem das dann entschieden wurde, ausreichend Unterschiede, um per Volksentscheid über ein neues Verbot in der Verfassung abstimmen zu lassen. Das Referendum soll am 4. November stattfinden, also gleichzeitig mit jo. Und dann bleibe ich jetzt ein bisschen ratlos sitzen, und ich glaube, es ist einfach die Frage, wie viel Vertrauen habe ich in so einen Bürgerentscheid, und ehrlich gesagt habe ich dazu eigentlich, ich jetzt erstmal so als negativ eingestellter Mensch, eine sehr wenig Vertrauen eigentlich. Und mich hat es wirklich gewundert, also dieser Volksentscheid aus Österreich, den ich nicht kannte. Und ansonsten sehe ich eben auch, dass so ein Volksentscheid eben sehr viel zu tun hat mit so Meinungskurven, die ich eben denke, dass die hoch und runter gehen können, und sehr wenig zu tun hat mit Sachentscheidungen. Und das finde ich schon mal eine Gefahr daran. Also ich habe schon ein paar Volksentscheide mitgemacht, und ich kann euch sagen, man bekommt so eine ein paar. Also Berlin ist jetzt anscheinend führend, was Volksbürgerentscheide angeht in ganz Deutschland. Du kommst mit einer Broschüre mit irgendwelchen Vorschlägen, die man eigentlich nicht wirklich, wirklich versteht. Und dann ist es auch ein bisschen unklar, ob man nun Ja oder Nein stimmen muss, um das zu stimmen, was man denn nun denkt. Und wie lange beschäftigt man sich dann mit so einem Heftle irgendwie? Lass es mal gut 30 Minuten sein. Und wenn ich mir überlege, dass Menschen in 30 Minuten sich dafür entscheiden sollten, ob die Homo-Ehe nur eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache, dann kann ich eigentlich, also da ich selbst, nachdem ich mich wirklich viel damit beschäftigt habe und eigentlich immer noch nicht weiß, ob es eine gute oder eine schlechte Sache ist, würde ich gerne irgendwie Menschen diese Sachen überlassen, die da ein bisschen, ich hoffe doch, irgendwie rationaler oder zumindest mehr Argumente, sich mit mehr Argumenten, mit mehr Sachargumenten auch auseinandersetzen können, diese Entscheidung überlassen, als wenn so ein Volk aus der allgemeinen Volksstimmung was entscheidet. Aber das ist meine private Meinung und vielleicht ist das auch eine ganz dumme, unreflektierte Meinung und ihr habt eine ganz andere Meinung dazu. Vielleicht ändere ich meine Meinung auch schon morgen, denn ich denke ja immerhin. Aber macht euch doch mal, ich finde eigentlich, der lustige Gedanke ist auch, wie denn der Nachbar im eigenen Bezirk und der Nachbar in einem anderen Bezirk oder einem anderen Bundesland denn abstimmen würde, wenn es um die eigenen dann Minderheitsrechte geht und ob man das gerne den Nachbarn überlassen möchte oder nicht doch Politiker, die dafür auch zur Verantwortung gezogen werden können, als so einer, der anonym ein Kreuzchen macht in einer Wahlkabine. Aber es kann definitiv sein, dass ich da vermute fast, dass ich da eine voreilige auch Bauchabwehrentscheidung treffe. Und schreibt mir eine Mail, falls ihr mich da aufklären könnt und mich zu begeisterten Verfechter der Volksentscheide machen könnt. Also ich freue mich auf eure Mails und macht's ganz arg gut. Tschüss! Ja, und die Musik kam heute von Randy George, der das Super Mario Brothers Thema auf dem Theremin gespielt hat. Und das Theremin ist wirklich ein ganz eigenartiges Instrument, das ich vor kurzem auch noch nicht kannte. Das wurde von dem russischen Physikprofessor Leon Theremin, eigentlich Lev Sergejewitsch Termen, und zwar 1919 entwickelt. Das mag einen erstmal nicht so verwundern, aber es ist das erste elektronische Musikinstrument, also quasi der Vorläufer des Synthesizers. Und wird zudem noch, also sieht ganz komisch aus und wird zudem noch ohne körperliche Berührung bedient. Vielleicht das Video mit rein, dann könnt ihr euch das mal selber angucken, was das für ein lustiges Instrument ist. Kannte ich bisher nicht und doch sehr beeindruckend. Okay, macht's gut, ich wünsche euch was. Tschüss!